Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News warf die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung Südkoreas am 3. Februar auf einer Pressekonferenz in Seoul dem Regime vor, die Durchsuchung des Blauen Hauses abgelehnt zu haben. An dem Tag veröffentlichte die Organisation eine Erklärung mit dem Titel »Bakune ist eine Verbrecherin und das Blaue Haus ist die Brutstätte der Verbrecher«, forciert die Beschlagnahme und Durchsuchung und bestraft die im Wege Stehenden.